wir noch viel schlimmer kommen. Für Deutschlands neueste Mal. Ich sei nicht fürs Vaterland, denn es sei im Flug nach England. Bruder des Märtyrer des Friedens. Bayern spannt der letzte Mal, die Nacht der Kerker nicht mehr zwang. Bruder des Märtyrer des Friedens. Nach der Anklage im Nürnberger Tribunal. Trotz der gereichten Friedenshand, das Urteil ist zwar fatal. Ist er dort zwar dem Tod in Ordnung, doch zu welchem Preis? Aber Unverklungen, Wette, Schrei nach Rache, wie wohl je?